Kapitel 35. Großzügige übernatürliche Versorgung. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht, ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Oder, was werden wir trinken? Oder, womit werden wir uns kleiden? Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage, MT 6, 25-34. Während ich täglich über mehrere Monate hinweg über diese Verse nachdachte, fingen sie an, mein Leben tief zu prägen. Jesus hat es so klar ausgedrückt, unser Vater im Himmel wird sich gut um uns kümmern. Obwohl ich schon viele Fortschritte gemacht hatte auf meiner Reise, Gott für seine übernatürliche Versorgung zu vertrauen, realisierte ich dennoch, dass mein Herz noch immer etwas ängstlich war, als wir in eine echte Krise gerieten. Ich wollte Gott rückhaltlos vertrauen. Ich fing an, ihn noch mehr durch Fasten und Gebet zu suchen. Zu dieser Zeit hatte ich einen sehr starken prophetischen Traum. In meinen Traum kletterte ich auf die Spitze eines sehr hohen Berges. Als ich oben ankam, war dort ein schönes, sehr teures, edles Restaurant. Es sah so aus, als könnten nur sehr reiche Leute dieses Restaurant betreten. Ich wollte unbedingt dort hineingehen. Als ich mich dem Eingang näherte, war ich überzeugt davon, dass ich nicht würdig war, in das Restaurant zu gehen. Im gleichen Augenblick schaute ich hoch. Direkt vor der Restauranttür stand ein Baum, auf dem ein kleiner Junge saß, der eine Kunststoff-Airsoft-Pistole auf mich gerichtet hielt. Ich wusste sofort, dass ich der kleine Junge war, als ich noch ein Kind war. Airsoft-Pistolen sind total harmlos. Aber als er diese Pistole auf mich gerichtet hielt, traute ich mich vor lauter Angst nicht auf die Restauranttür zuzugehen. Als ich mich vom Restaurant entfernte, wusste ich plötzlich genau, was ich tun sollte. Ich sollte einmal um das Restaurant herumgehen, eine Airsoft-Pistole ergreifen und einfach nur einmal mit einer Plastikkugel auf den kleinen Jungen schießen. Als ich das tat, sprang der kleine Junge vom Baum runter und rannte weg. Dann ging ich ins Restaurant hinein. Es war der reine Luxus mit dem besten Essen, das man sich nur vorstellen kann. Die zahlreich vertretenen Kellner trugen teure schwarze Smokingjacken, schicke weiße Hemden und schwarze Fliegen. Ich wusste sofort, dass das luxuriöse Restaurant Gottes Versorgung für seine Kinder repräsentierte und die Kellner die Engel Gottes. Sobald ich das Restaurant betrat, waren die Kellner sofort zur Stelle, um mich zu bedienen. Sie waren sehr traurig darüber, dass die Leute nicht ins Restaurant kamen. Mir wurde klar, dass mir der ganze Luxus des Restaurants völlig kostenfrei zur Verfügung stand. Ich brauchte es einfach nur annehmen. Dann sagte ein Kellner zu seinem Kollegen, es ist so schade, dass die Leute nicht kommen. Vielleicht sollten wir ihnen sagen, dass Mel Gibson hier ist und für alles bezahlt hat. Der Zeitpunkt, an dem ich diesen Traum hatte, war ungefähr zur selben Zeit, als Mel Gibson gerade seinen Film Die Passion Christi rausgebracht hatte. Als die Kellner das sagten, wusste ich sofort, dass es bedeutete, dass Jesus Christus schon für alle überfließende Versorgung, die wir je brauchen würden, bezahlt hatte. Als ich in den darauffolgenden Monaten über diesen Film betete und nachdachte, wurden mir die Dinge sehr klar. Vielen Christen ergeht es so wie auch mir damals. Sie sind aufgrund von mangelndem Selbstwertgefühl durch Erlebnisse aus ihrer Vergangenheit unfähig, den Wohlstand zu empfangen, den Gott für sie vorbereitet hat. Es war dieser kleine, auf dem Baum sitzende Junge, der mich davon abhielt, ins Restaurant zu gehen. Dieser kleine Junge verkörperte meine Vergangenheit, meine Theologie und den Mangel, den ich als Kind erlebt hatte. Aber in dem Traum zeigte Jesus mir sehr deutlich, dass meine Vergangenheit besiegt ist und mich nicht länger daran hindern kann, den Wohlstand zu empfangen, den Gott für mich vorbereitet hat. Ein einziger, simpler Schuss, und dem Jungen blieb keine andere Wahl, als zu verschwinden. Ich brauchte einfach nur glauben, dass ich würdig und gerecht war, die überfließende Versorgung Gottes zu empfangen. Dann war ich in der Lage, zu empfangen. Egal wie deine Vergangenheit aussieht, das Kreuz hat dich bereits von ihr befreit. Du brauchst einfach nur zu glauben, dass du durch Jesus würdig bist, alle Segnungen des Himmels zu empfangen. Durch diese und andere prophetische Träume sowie durch verschiedene prophetische Worte und dem ständigen Nachsinnen über dem Wort Gottes verwandelte Gott auf wunderbare, mächtige Weise mein Herz. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Wohlstand für alle Kinder Gottes zur Verfügung steht. Die Engel Gottes stehen bereit, ihn zu uns zu bringen. Es ist schon alles bezahlt. Ich habe dich ganz bewusst auf meine eigene Reise mit Gott mitgenommen. Es geht mir nicht darum, mich selber in den Mittelpunkt zu stellen oder stolz auf meine eigenen Erfahrungen zu sein, das würde bedeuten, gegen Gott zu sündigen. Ich möchte dir einfach nur helfen, dass du verstehen und glauben kannst, dass dein Gott ein Gott des Überflusses und der übernatürlichen Versorgung ist.